Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, willkommen bei Agora Hamburg, öffentliche Diskussion. Danke, zu einem selbstgewählten Thema. Zu einem selbstgewählten Thema. Ich weiß nicht, was mich immer beschäftigt, wenn ich hier bin, ist Stadtplanung in Deutschland. Immer sehr spannend zu sehen, wie es sich unterscheidet von anderen Ländern. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin aus Luxemburg und seitdem ich hier bin, das sind jetzt 4,5 Jahre, in der Zeit haben die in der Stadt, in der ich lebe, eine Straßenbahn gebaut, die jetzt schon, ich glaube, fast alle wichtigen Teile der Stadt eigentlich miteinander verbindet. Und ich glaube, in der gleichen Zeit, in der ich in Hamburg lebe, haben sie darüber gesprochen, eine neue U-Bahn-Linie zu bauen. Nein, es ist ein bisschen übertrieben natürlich. Aber es ist deutlich weniger passiert. Es ist deutlich weniger passiert und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber irgendwie stadtplanungsmäßig in Deutschland hinkt es ein bisschen anderen Ländern hinterher. Ja. Gut, das kann man ja so oder so sehen, aber ich sag mal so, allein schon, ich weiß nicht, wenn man sich sowas anschaut wie Ampelzeiten oder sowas, es ist einfach, keine Ahnung, wenn man hier vom Dammtor kommt, hat man genau, ich glaube, 10 Sekunden oder so, um über die Straße zu laufen. Ich schaffe das schon, das ist kein Problem so, aber ich weiß nicht, meine Großmutter würde das niemals schaffen. Ja. Es ist irgendwie so, dass immer noch so davon ausgegangen wird, quasi nicht, es geht darum, möglichst viele Leute möglichst effizient zu transportieren, sondern es geht im Prinzip darum, ja, man will es bestimmten Interessensgruppen recht machen und keine Ahnung, teilweise auch, weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, die Leute gegeneinander aufspielen oder so. Von wegen, ja, man kann keine Radwege bauen, weil das nimmt Platz weg, Parkplätze oder irgendwie sowas in die Richtung. So von wegen, es gibt so bestimmte Interessensgruppen, Autofahrer, Radfahrer und was weiß ich was, Leute, die Öffis benutzen oder so. Und dann macht man irgendwie lieber Politik, entweder für den einen oder für den anderen oder so. Als ob es nur Leute gibt, die nur Radfahren oder nur Autofahren oder so. Natürlich gibt's sie auch, aber ich würde sagen, die meisten Leute, die in Hamburg wohnen, die nehmen das, was am bequemsten ist. Ne? Also einfach, was am praktischsten ist. Wenn man außerhalb wohnt, natürlich ist das das Auto, weil anders kommt man nicht gut rein. Aber wenn es dann eine Linie gibt oder so, dann nimmt man die auch. Also es ist dann irgendwie, ich verstehe nicht, warum es so, es ist ein bisschen so auf 90er-Jahre-Basis quasi, hat man das Gefühl. Ja. Naja. Also ja, es gibt, also. Ich kenne Leute, die sind Stadtplaner, die sind auch irgendwie, die arbeiten sogar für die Stadt Hamburg und die wollen auch eine Straßenbahn bauen und so weiter, aber es irgendwie zieht es sich alles sehr lange, weil die sprechen auch schon sehr lange drüber, meine ich. Ja, also ich habe auch noch nie wirklich was von... Es gibt immer Parteien, die es fordern. Ich glaube, die Linke fordert es immer wieder mal und ja, es gibt auch irgendwelche Pilotprojekte, aber insgesamt hat man das Gefühl, es wird auch gar nicht so richtig als Problem wahrgenommen. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Boah, ja, es ist auch immer schwer zu sagen. Also, dadurch, dass es halt so Infrastruktur in Städten so ein komplexes Thema ist, ist auch immer schwer zu sagen. Ich meine, ist jetzt zum Beispiel eine Straßenbahn bauen besser als mehr Buslinien einführen? Also, es gibt ja Vorteile so, ne? Also, ja, das Problem beim Bus ist halt, wenn der im Stau steht, steht da halt im Stau. Der Straßenbahn, wenn die eine eigene Linie hat. Ja, genau. Nicht. Aber dann wären ja Buslinien quasi, also dann liegt es ja daran, also unter Umständen liegt es dann, wäre es dadurch gelöst, dass du mehr Buslinien einsetzt. Wenn da dann auch nur Busse drauf fahren können, wahrscheinlich schon. Ja, genau. Also, ja. Sicher, ja, einige Stellen gibt es ja schon Buslinien. Ich bin auch kein Städteplaner, ich kenne mich jetzt nicht aus. Aber ich sag mal so, man muss ja nicht weit schauen, damit man irgendwie Städte sieht, die deutlich besser machen. Das ist ja... Ja. Ich denke auch nicht, dass Hamburg irgendwelche unlösbaren Probleme hat, die andere Städte nicht schon besser gelöst haben. Ich verstehe nicht, warum man dann immer so darauf besteht, von wegen, ja, aber das würde ja hier nicht funktionieren oder so. Das ist insgesamt bei vielen Themen. Ja, also, ich meine, was ich auf jeden Fall mir gut vorstellen kann, ist, dass starke Autolobby, also nicht, ich meine jetzt nicht wirtschaftlich oder so, einfach nur Leute, die denen halt Autofahren wichtig ist, sozusagen gibt. Ja. Gerade in Deutschland generell, ich weiß nicht, wie stark das in Hamburg ausgeprägt ist. Sicher auch, also. Vermutlich auch. Ja. Was, also. Aber ich glaube halt nicht, dass diese Leute. Ich glaube halt nicht, dass diese Leute. Natürlich fahren die gerne Auto, das ist keine Frage oder so. Ich kenne auch niemanden, der nicht gerne Auto fährt. Aber wenn es bequemer ist, irgendwie Öffis zu fahren, dann würden auch Leute, die gerne Auto fahren, Öffis fahren, denke ich. Es ist halt, man muss den Leuten halt irgendwie ein realistisches Angebot. Und das ist halt irgendwie das, was da nicht gesagt wird. Es wird gesagt, ah, die Leute fahren gerne Auto, deshalb müssen wir quasi denen dann irgendwie zuvorkommen und denen Zucker in den Hintern blasen oder was auch immer. Weißt du, ich meine? Auf jeden Fall. Ich schätze mal ein Problem. Ich meine, die Frage ist immer, wie sich Leute faktisch entscheiden, wenn man wegen einer Sache deutlich kostengünstiger wird. Ja. Aber so von dem, was Autofahrer, glaube ich, sagen, ist das Problem, dass die Vorstellung von den Vorzügen oder der Bequemlichkeit oder so halt auf zentralen Eigenschaften des Autos basieren, so von wegen, ich möchte mich nicht mit anderen Leuten in ein Verkehrsmittel setzen. Also bei so ein Luxusaspekt, dass du halt sagst, ey, ich habe mein eigenes Fahrzeug, ich fahre wohin ich will, ich bin da alleine drin oder sitzen nur Leute drin, denen ich das erlaube, sozusagen. Ist ja auch super. Ich meine nur sozusagen, egal welcher Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, also er könnte niemals genau diesen Punkt beantworten, also außer, okay, selbstfahrende Shuttle-Taxis, sonst was. Aber ich sag mal so, genau, also die Frage ist, ob das wirklich ein Hardcore-Szenario ist für Leute oder wenn es halt günstig genug wird oder komfortabel genug oder so, steigen die Leute trotzdem um. Wo fahren denn die meisten Leute hin? Also auch mit dem Auto fahren die meisten Leute immer noch zur Arbeit. Ja. Und ist das so eine tolle Freiheit, die man dann hat, zwischen 100 anderen Leuten im Stau zu stehen? Also was ist das denn für eine Freiheit, sage ich mal, ne? Weil ich sag mal so, außerhalb von diesen regelmäßigen Fahrten von A nach B aus einem Wohngebiet in ein Gebiet, in dem man arbeitet, ist es bestimmt eine tolle Sache und da macht das auch viel mehr Spaß. Aber ich bezweifle, dass die meisten Leute so viel Spaß daran haben, täglich eine Stunde im Stau zu stehen, um irgendwo hinzufahren. Ja, ja, genau. Also kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. So. Ja, ja, aber ich meine, sind dann nicht öffentliche Verkehrsmittel sogar schon jetzt die bessere Alternative in Hamburg? Also ich würde sagen, ja, wahrscheinlich. Doch, denk schon, ja. Aber die Leute steigen trotzdem nicht um, weißt du? Also das heißt, es scheint so oder so immer noch gute, also starke Gründe für Leute vorzuliegen, die halt dann sich nicht darin erschöpfen, ja, sicherlich. Wie unangenehm es ist. Sicherlich. Aber es müssen ja auch nicht alle wissen. Aber so. Aber andererseits bist du natürlich auch, wenn du ein Auto hast, ne, wenn du es einmal gekauft hast, dann wird es auch benutzt, sozusagen. Das heißt, es ist auch nicht offensichtlich, dass Leute sofort umswitchen, wenn halt ein kleiner Unterschied besteht, sondern vielleicht ist der Unterschied einfach noch nicht groß genug. Vielleicht sind die Öffentlichen nicht gut genug, dass die Leute effektiv umsteigen. Ja. Ja. Ja, ich meine, wenn du jetzt sagst, es ist ja aber nicht nur öffentliche Verkehrsmittel, es sind halt auch noch irgendwie andere Sachen. Gerade wenn man sich sowas anschaut. Stadtplanung generell. Ja, Stadtplanung generell. Auch, weiß ich nicht, sowas wie diese Ampelgrünzeiten oder so. Da gehen hier beim Dammtor, ne? Ich weiß nicht, geh mal zum Dammtor, einfach von hier zu Fuß und schau mal, wie lange die Ampel grün bleibt. Sie bleibt wirklich weniger als 10 Sekunden grün. Du hast gerade die Zeit, um rüber zu sprinten und du stehst mit 50 anderen Leuten da und an der Ampel warten vielleicht 10 Autofahrer. Ne? Dann wird ja auch gefragt, wie wird das gewichtet? Ne? Also das stimmt auf jeden Fall. Ich sehe, also außer zu Hauptverkehrszeiten sehe ich nie mehr Autofahrer, die da warten, als Fußgänger. Und die Fußgänger warten länger und haben weniger lang, um rüberzukommen. Und ich meine, du siehst da auch nie alte Leute rüberkommen, weil meine Güte, wie wollen die denn da rüberkommen? Weißt du, dieser eine Zebrastreifen, das ist 10 Sekunden lang grün und dann, wenn du schnell genug bist, hast du Glück. Und wartest dann wieder 2 Minuten, bis es grün wird. Aber es wird wirklich, also ich weiß nicht, ob das offiziell so ist, aber man hat nicht das Gefühl, dass da an die Mehrheit gedacht wird oder an, Fußgänger oder auch behinderte Menschen, was auch immer gedacht wird. Es wird einfach daran gedacht, die Ampel muss schnell grün werden, damit man schnell weiterfahren kann. Ich hätte jetzt tatsächlich, also zu Stoßzeiten ist da regelmäßig Stau bis zum Schlumpf Absolut. Ne? Also, absolut. Aber natürlich, eine Ampelschaltung muss ja nicht die ganze Zeit gleichbleibend sein. Also, das ist ja auch quasi ein Makel, so. Selbst in dem Fall. Ja, ich weiß gar nicht, auf welchem Stand die Ampelschaltanlage in Hamburg sind, also, auf welchem technischen Stand die sind, so die Wahrnehmung. Kann ich mich auch nicht aus, genau. Aber einfach von meiner Wahrnehmung her, ist es einfach schön knapp rüberzukommen und so auch, ich weiß nicht, wenn man in anderen Ländern ist, die Ampelzeiten sind generell sehr kurz, so in Deutschland. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber es kommt mir so vor, als ob man gerade genug Zeit hat, um rüberzukommen. Und ich gehe ja auch, wenn ich zu Hause bin, gehe ich auch nicht schnell. Naja, ich versuche gerade in meiner Erfahrung zu denken, ob ich das Gefühl auch hatte. Also ich weiß, in Italien wurde ich angehupt, wenn ich über grüne Fußgängerampeln gegangen bin. Das ist nochmal was anderes. So. Du willst vielleicht mit Ländern vergleichen, die ähnlicher sind, so Polen oder Frankreich oder irgendwelche nordischen Länder oder so. Luxemburg. Ja, Holland, da fehlt mir der Erfahrungsschatz in großem Ausmaß. Also Frankreich ein bisschen was so. Mal nach Holland so im Urlaub fahren. Die machen Stadtplanung, finde ich, sehr gut. Also ja, die haben auch extrem Fokus auf Fahrräder. Also was ja, ist Fokus, ne? Aber ja, extrem integriert in, ja, als Verkehrskonzept. Aber auch andere Städte machen das denen nach. Also weiß ich nicht, ich war länger nicht mehr in Paris, von daher weiß ich nicht, wie es jetzt ist. Aber die haben das anscheinend auch stark angepasst mit richtigen Radwegen und so weiter. Und das hat jedenfalls dazu geführt, dass mehr Leute Fahrrad fahren auch. Ich meine, ist ja auch irgendwo logisch, ne? Ja. Ist ja immer ein System, was Anreizen so. Also ich weiß nicht, ob ich dazu voreinig bin. Ich würde es tatsächlich in Deutschland, also ich glaube, Deutschland hat wirklich so ein spezielles Phänomen des Autokults bis zu einem gewissen Grad. Also dass Leute quasi extrem viel Wert darauf oder die Widerstände da irgendwie ungewohnt groß sind. So. Einerseits? Das ist sowas, was ich glaube, Deutsche von sich selber denken. So, das ist nicht, dass es nicht stimmt, ja. Aber ich sag mal so, wenn man die Anreize schafft, dann steigen die Leute auch um. Ich meine, in Frankreich ist es nicht anders. Also es ist nicht so, dass die Leute dann nicht auch ihr Auto mögen oder so, oder dass sie da auch nicht auch bequemer finden, im Auto zu fahren, als in einem überfüllten Zug oder so. Also, aber wenn man halt Anreize schafft für andere Arten von Mobilität, für Fahrräder oder was auch immer, und das tatsächlich auch ein richtiger, getrennter Weg ist, der irgendwie Sinn macht und nicht nur so ein Streifen auf dem Boden, funktioniert das halt schon. Also würde ich jetzt zustimmen. Ja. Also meine Vermutung, oder soll ein letzter Strohhalm, wenn man sich an diese Erklärung klammern möchte als Zentrale, wäre wahrscheinlich so etwas wie, ich meine, es macht einen Unterschied, ob faktisch Leute dann zufrieden wären und umsatteln würden, oder meinetwegen einfach nur umsatteln würden, wenn es eingeführt wird. Und eine andere, wenn es quasi schon bei der Wahl eine emotional aufgeladene Entscheidung ist, sozusagen. Aber das ist ja nicht die Entscheidung, die die Leute treffen, das emotional aufzuladen. Diese Entscheidung treffen, finde ich, schon irgendwo Parteien. Und ich finde, man kann sie dann auch schon dafür verantwortlich machen, dass die Leute gegeneinander ausspielen. Natürlich ist es die Schuld der Leute, dass sie sich gegeneinander ausspielen lassen. Aber dass man diese Leute so gegeneinander ausspielt, naja, ich weiß ja nicht. Also, das finde ich halt, das ist einfach sehr schwer zu unterscheiden, weil wo jetzt sozusagen das Potenzial der Polarisierung in der Bevölkerung anfängt und wo die Ausnutzung des Potenzials in der Politik anfängt, sozusagen. Also, meine Vorstellung wäre, ist halt schwer. Aber ganz im Ernst, kennst du irgendjemanden, der nur Fahrrad fährt, überall hin, wo er hinfährt, und oder nur Auto fährt? Ich kenne eigentlich nur Leute, die halt das nutzen, was sie halt haben und so, wie sie es halt am besten können. So, wenn du an der Bushaltestelle wohnst, dann nimmst du halt den Bus. Wenn du an der U-Bahn-Haltestelle wohnst, nimmst du die U-Bahn. Und wenn du weiter weg wohnst, dann kommst du mit dem Auto oder fährst mit dem Rad bis zur U-Bahn. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie diese krassen Überlegungen hast oder weiß ich nicht. Also auf jeden Fall gibt es sehr viele Leute, die das so handhaben, würde ich behaupten. Ich würde sagen, es sind fast alle. Also, ich meine... Also irgendwer, der hier wohnt und mit dem Auto überall hinfährt, so am Dammtor oder nee, an das, der U-Bahn. Das nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel bei Pendlern oder bei Leuten, die mehr außerhalb wohnen, eher verankert ist, sozusagen. Ja klar, also, natürlich, ja. Die haben ja auch keine andere Möglichkeit. Ja, genau. Ist halt dann die Frage, wie man das, ob, ja, vielleicht ist dann doch so eine Schuld der Politik, weil sie sich gut genug verkauft, sozusagen, weil halt, ich glaube, also ich habe manchmal die Frage dabei, haben Autos in Großstädten eine Zukunft? Und ich hatte das schon... Ja, aber ich hatte das schon sehr emotionale Reaktion von Leuten, die das quasi als Angriff wahrgenommen haben auf ihr Recht, Auto zu fahren. Also, weißt du, also der Todes ist unglaublich schnell, nimm mir nicht mein Auto weg, sozusagen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, so das, was in Amerika diese Waffengesetze sind, ist in Deutschland das Tempolimit auf der Autobahn. Ja, habe ich halt auch manchmal das Gefühl. So, das ist halt einfach das so. Das ist sehr emotional. Es ist emotional und irgendwie so ein Bild von Freiheit oder so. Ja. Etwas. Und, aber die Frage wäre natürlich, ob man es. Aber ich sag mal so, wenn man die Öffis in der Stadt verbessert, nimmt man niemanden die Freiheit, irgendwo hinzufahren. Im Gegenteil, so. Das auf jeden Fall. Ich doch viel lieber irgendwo hin übers Wochenende oder nach der Arbeit, statt auf dem Weg zur Arbeit irgendwo im Stau zu stehen. Ich meine, was ist das denn für eine Frage? Ja, aber das Problem scheint mir zu sein, dass, obwohl, ist ja auch komisch, ne? Weil Deutschland, also Hamburg ist ja eigentlich regelmäßig irgendwie SPD, Grüne, sonst was in der Regierung. Ja. Und trotzdem bauen sie so Sachen wie die City Nord. Naja, gut, egal. Ja, genau. Ja, wäre interessant, woran das dann in Hamburg sozusagen scheitert. Weil wenn es nicht am politischen Willen scheitert, woran scheitert es dann? Ne? Weil, ich denke, es scheitert am politischen Hamburg Willen, ganz im Ernst. Also, woran denn sonst? Also, ich meine, es gibt ein Umdenken und so, aber das ist halt, ich würde sagen, noch nicht so lange her und deshalb merkt man noch nicht so viel davon. Es ist relativ langsam auch und so. Und und jetzt schon beschweren sich Leute, wenn Fahrradwege gebaut werden, dass dafür Bäume wieder abgeholzt werden. Und sowas. Also, ich glaube... Also, bei uns, dieses Bauen von dieser Straßenbahn, das war eine grüne gelbe Regierung, also quasi ein Pendant der FDP. Nicht ganz so rechts wie die FDP in Deutschland, aber trotzdem eine liberale Partei quasi. Ja, würde also, wenn es auch wirtschaftlicher ist und sonst was und so, ne? Also ich glaube nicht, dass das so wirtschaftlich ist. Eine große Menge an Leuten zu transportieren ist meistens nicht so wirtschaftlich, aber es ist dann in dem Sinne wirtschaftlich, dass wenn die Leute schneller von A nach B kommen. Verbesserte Infrastruktur, ja. Verbesserte Infrastruktur ist schon ein großer Vorteil, sag ich mal. Ja. Ich weiß nicht, ob meine Gründe dann, zumindest in Hamburg halt nicht so überzeugend sind, jetzt glaube ich. Naja, Hamburg ist nicht so viel anders als andere westeuropäische Städte. Und dann zu sagen, ich meine, wir können es nicht so machen wegen irgendwelchen Bauvorschriften, das ist dann, wenn man sowas sagt, dann scheitert es schon am politischen Willen. Ja. Weil ich finde, man sollte ja nicht die Vorschriften den Gegebenheiten anpassen, sondern... Ja, wobei wir bei einem weiteren sehr typisch deutschen... Ja, ja. Sicherlich. Also nicht als Verteidigung, sondern als Begründung oder Erklärung. Absolut. Ja, doch. Also das... Also ich persönlich kann mir vorstellen, dass halt die emotionale Aufgeladensein dieses Themas eine Rolle spielt, also des Autothemas und jetzt noch auf jeden Fall dieses... Es ist aber überall emotional aufgeladen. Und ich sag mal so, die Leute in Paris sind ja trotzdem irgendwie aufs Rad umgestiegen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Holländer ihre Autos so viel weniger lieben als die Deutschen, nur weil sie öfter mal mit dem Rad fahren. Also weiß ich nicht. Das ist dann sozusagen, ich weiß nicht, wie sehr ich da in der Eigenwahrnehmung der Deutschen gefangen bin, sozusagen. Kann ich da nicht urteilen. Also, wie gesagt. Das scheint das Thema zu sein in Deutschland. Also, ja, whatever. Aber wie gesagt, in Hamburg ist es komisch, weil Hamburg halt regelmäßig linke Regierung oder, keine Ahnung, Umweltregierung. Die deutschen Großstädte haben sind, linke Regierung. Also es ist nicht so, dass Hamburg da so viel anders ist, glaube ich, als Frankfurt oder Berlin oder was auch immer. Also, Berlin ist ja noch viel linker und hat, ich würde sagen, schlechtere, also jedenfalls Fahrradinfrastruktur, denke ich, als Hamburg. Also, Fahrradinfrastruktur ist auf jeden Fall schlechter. Öffis weiß ich nicht genau, aber U-Bahn fahren häufiger. U-Bahn sind in Hamburg eigentlich auch ziemlich gut. U-Bahn sind sehr gut, die stimmt. S-Bahn sind nur. Und ich war mal auf einem öffentlichen Podium, wo die Chefin der U-Bahn war. Die hat vorher, also die Chefin der die Hochbahn, genau. Ja, ich glaube, es ist die Hochbahn, ja. Und die war vorher in Wien. Also die scheint auch irgendwie, keine Ahnung, die hat vorher die U-Bahn in Wien gemacht und so. Und ja, es ist schon also sehr überzeugend, finde ich, was sie da geredet hat. Das war vor 2 Jahren. Ja, umso überraschender, wie lange U-Bahn-Ausbau, also die neue Linie und so weiter dauert. Aber es ist halt auch mal das Ding, eine U-Bahn-Linie dauert auch einfach lang. Also das ist jetzt nicht die Straßenbahnlinie oder so, sondern weil du halt entweder Gebäude einreißen musst oder Tiefbau oder sonst was. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass man sich andere Städte anschaut. Und ich meine, keine Ahnung, in Luxemburg, also diese Straßenbahn funktioniert halt einfach sehr gut, weil sie einfach deutlich verlässlicher ist als so ein Bus, der vielleicht in 4 Minuten kommt, vielleicht auch in 10 und dann neben 100 Autos auch im Stau. Also, ja, klar. Nichts gegen Busse oder so, ich sag mal so, es ist. Verstehe ich. Das Problem ist, dass alles verstopft ist zu Hauptverkehrszeiten, dann wird der Bus das Problem auch nicht lösen, wenn er danach auch im Stau steht. Also. Nee, das stimmt. Also, ich fahre auch regelmäßig dann im Zweifel U-Bahn oder S-Bahn. Genau. Immer lieber als Bus, weil du halt beim Bus nie weißt, wann du ankommst oder wann der Bus kommt. Oder ob er überhaupt kommt. Genau. Ja, dann werde ich mir, glaube ich, echt anschauen, so, was so die Hürden sind, woran es offensichtlich scheitert, in Deutschland oder Hamburg. Jo. Cool. Ja, danke, ne? Danke fürs Brainstorming. Ja, sicher, gerne. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.